Die erste Frage ist, Gautama hat seine Frau und Kinder verlassen. Was ist in diesem Fall mit dem karmischen Gesetz? Auch im Buddhismus wird auf Verantwortung älterer Kinder hingewiesen. Sehr interessante Frage natürlich. Der Buddha ist einer, der sehr entfaltete Fakultäten hat, sehr entfaltete Sinnen hat, ist einer, wenn er etwas macht, er versteht die Folgen. Im Gegensatz zu normalen Menschen, die etwas machen, sind nicht klar über die Folgen. Buddha ist vollkommen klar, auch vor seiner Erleuchtung, er war vollkommen klar von den Folgen von seinem Tat. Sinnen waren so entwickelt, dass er wusste genau, dass er ein Buddha wird oder ein Weltmonarch. So entwickelt waren seine Sinnen. Dann, er hat sich entschieden, er wird ein Buddha werden. Und ein Buddha ist einer, der alles loslässt. Wenn er nicht alles loslässt, er kann nicht Buddha sein. Dann, er hat losgelassen mit vollem Wissen davon. Der Buddhismus erklärt, wenn einer, der nicht Weisheit hat, ein Tat macht, das ist zum Beispiel so, wie man in Glas voll Wasser gibt Salz, dann dieses Wasser wird alles salzig. Aber wenn einer, der Weisheit hat, der hat entwickelte Sinnen, sein Geist ist groß, wenn man in ein See ein Salz gibt, dann Wasser im See will sich nicht ändern. Genauso, wenn jemand etwas macht mit Wissen, dann Folgen davon sind anderes. Wenn man etwas macht mit Unwissen, dann die Folgen sind kritisch, so wie alles wird sich ändern, so wie wenn man in ein kleines Glas Salz gibt, dieses Wasser wird sich ändern. Aber wenn man im See Salz gibt, Wasser im See wird sich nicht ändern, weil die Sinnen sind entfaltet, der Geist ist entfaltet, deswegen er wird nicht an samsarische Geist gebunden. Und das ist sehr schwer zu verstehen mit dem normalen, unterscheidenden Geist, das die Menschen anwenden, alles zu verstehen, wird man nicht es wohl verstehen können. Ist nicht möglich. Man muss gewisse Intuition haben über Natur von dem wahren Geist, dann kann man die Folgen von den Taten transzendieren. Es gibt in Zen-Tradition gibt es eine wunderbare Geschichte, das kann man nicht mit Logik erklären. In der Zen-Tradition erklärt man es mit einer sehr guten Geschichte. Das über Meister Paijang. Paijang ist sehr wichtig in der Zen-Tradition. Er hat die Regeln für Zen-Mönche geschrieben. Und er ist ein Beispielmönch. Und er hat auch diese, in der Tat, dazu beigetragen, dass Buddhismus in China hat sich geändert. Jetzt, dass wir tragen solche Kleider, das ist auch mit Baijiang verbunden. Er hat zynisiert chinesischer Buddhismus, dass es passt zu den Umständen in China. Und diese Meister Baijiang, als er seine Lehre in der Meditationshalle, wie sagt man, unterrichtete, oder als er Dharma Talks hielt, dann immer war in letzter Reihe ein weißhaariger alter Mann, stand da und immer hörte sehr, sehr mit großer Achtsamkeit, was er sagt. Aber niemand wusste, woher er kommt und wer er ist. Aber er war immer da und mit großer, großer Achtsamkeit hat er zugehört, die Dhamma Talks von Meister Baijiang. Dann einmal, ich weiß nicht nach wie viel Zeit, lange, lange Zeit, nachdem er so gemacht hat, einmal wurde der Meister Baijiang in der Meditationshalle am Ende von Vortrag, ist er dort geblieben, alleine. Und dann dieser Mann dann, kam zu ihm und fragte ihn, Meister, ein erleuchteter Mensch, ein erleuchteter Meister, ist er gebunden an seine Taten? Der Meister Baijiang hat ihn angesehen und hat geantwortet, ein erleuchteter Mann, er versteht die Folgen von seinen Taten. Er hat sich das zugehört, dann er hat geweint, verbeugte sich von dem Meister und ist er weggegangen. Und er hat, bevor er weggegangen ist, er hat gesagt, ich bin auf diesem Baijiang-Berg. Der Baijiang hat eigentlich andere Namen als Mönch, aber er heißt nach dem Berg, wo er gewohnt hat, Baijiang in Jiangxi. Dann er hat gesagt, dieser Mann zu Baijiang, ich jetzt schon lange, lange Zeit, mehrere Leben, ich lebe auf diesem Berg, weil in Vergangenheit war ich ein Asket. Ich habe tüchtig geübt auf diesem Berg und kam zu mir ein Laie und fragte mich genau diese Frage. Und ich habe geantwortet, ein erleuchteter Mann, er ist nicht gebunden an die Folgen von seinen Taten. Dann wegen dieser Antwort wurde ich mehrere Leben auf diesem Berg als Fuchs geboren. er hat sich verbeugt vor dem Meister und es ist er verschwunden. Am nächsten Tag schickt der Meister Baijiang zwei Mönche zu einer Helle. Heute können sie sich noch ansehen. Warst du in Baijiang? Ja, ich war da. Jetzt ist Touristenort. Die kommen chinesische Touristen und fotografieren das, diese Helle. Das angeblich ist die Helle von diesem Fuchs, nicht so weit von dem Kloster. Und er hat gesagt, gehen Sie zu dieser Helle, dort finden Sie Kadaver von einem Fuchs, dann bitte brennen Sie, verbrennen Sie diese Kadaver, so wie einen Mönch. Dann bitte denken Sie daran. In der Zen-Tradition gibt es wunderbare Geschichten, die die Sachen erklären, die man nicht so gut mit Logik erklären kann. Diese Frage lässt sich nicht auf Kant-Weise mit allgemeiner Logik erklären. Es braucht ganz andere Logik. Macht es Sinn, sich in einzelnen Meditationen der Beantwortung von persönlichen Fragen zu widmen? Zum Beispiel, soll ich mir eine neue Arbeit suchen? Sehr gute Frage. Das kann nur der Individuum selbst entscheiden. Niemand kann es für ihn entscheiden. Natürlich, wenn die wenn man macht etwas, was Gewalt verursacht, was Verblendung verursacht, dann wird er wohl nicht, wenn er ein bisschen entfaltene Sinnen hat, wird er wohl nicht ruhig sein können. Dann natürlich ist es viel besser, eine andere Arbeit suchen, das nicht mit Gewalt oder mit das Ursache von Verblendung von anderen verursacht ist. Aber in unserer Zeit gibt es so viele solche Arbeiten, die mit verursachen Verblendung und Gewalt. Und die meisten Leute sehen das nicht als sagen wir, die Folgen davon. Zum Beispiel, wenn wir denken daran, wie viele Tausende von Tieren wurden in Laboratorien getötet, zwecks Experimenten und so weiter. Das sind Millionen, Milliarden. Und diese Leute eigentlich, sie haben sehr angesehene Stellung in der Gesellschaft. Das sind die Wissenschaftler in einer Gesellschaft, wo Wissenschaft alles entscheidet. Die Wissenschaftler sind die haben höchste Ansehen. Trotzdem, sie machen eigentlich etwas, was ich mit entfalteten Sinnen nicht vereinbaren kann. Aber sie machen es ohne Zweifel, indem sie denken, dass es für Wohl der Gesellschaft ist. Also, diese Fragen sind sehr schwer. Das hängt von Entfaltung der Sinnen von den Individuen. Wenn sie Buddhismus richtig üben, dann werden die Sinnen entfaltet, dann werden sie sensitiver und natürlich dann werden sie eine Arbeit suchen, das nicht mit Gewalt und Ursache von Verblendung von anderen verbunden ist. Aber diese Frage kann nur der Individuum für sich entscheiden. Ein Christ spricht am Grab eines verstorbenen Menschen ein Gebet. Wie verhält sich ein Buddhist? Ist es üblich, eine Totenstätte aufzusuchen oder sogar ratsam? Na, das ist Kultursache natürlich. Zum Beispiel in Indien traditionell werden im Hinduismus die Leichen werden verbrannt. Oder ganz früh, sie wurden außer der Stadt in Tibet werden sie zu den Vögeln, Geiern, zu den Geiern in Stücke geschnitten und zu den Geiern gegeben. Ich habe sie selbst gesehen, noch heute macht man so. Das ist Ausnahmegesetz in China für die Minderheiten. normalerweise Chinesen dürfen nicht sowas machen, aber die Tibeter dürfen, weil das ist ihre Tradition, das wird anerkannt. Und bei uns, die Christen sind begraben. Das ist in Ordnung. Das ist die Tradition. Heutzutage, aber auch vielen sind, Kremation ist vielleicht noch mehr als Vergrabung, jetzt sehr, sehr üblich. Auf jeden Fall, nach der buddhistischen Lehre, ein Buddhist glaubt an Wiedergeburt. Man wird wiedergeboren, wenn man wiedergeboren ist, solange man nicht Preta ist oder in Bardo-Zustand ist, dann wird man wiedergeboren und dann diese Leiche ist nur genauso wie Stein oder genauso wie, wie eine Pflanze oder ein Stück Holz. Geist ist schon weg. Wenn Geist weg ist, dann alles ist weg. Dann, aber zum Beispiel in China, China ist auch ein buddhistisches Land, ist alte Tradition, die Ahnen, sagt man, die Ahnen sind immer verehrt. Zu Hause machen sie Tabletten mit Namen von den Ahnen und sie gehen zu dem Friedhof und dort Erinnerung von dem Tag, wo sie gestorben sind. Und dann gibt es einmal im Herbst auch Tag der Toten, wo die Graben wurden gereinigt. In Vietnam auch, ne? Ist ähnlich. Und gibt es immer Zeremonien und so. Das ist kulturelle Sache. Sie kommen zu den Graben und weinen auch da und machen. Das eigentlich hat mit Buddhismus nichts zu tun, aber wird so gemacht, das ist Kultursache. Aber das ist natürlich immer gut, sich an die Toten erinnern, weil man ist zu Geburt gekommen durch Eltern, ohne Eltern würde man nicht groß werden können. Na, natürlich, sich an Eltern erinnern und sie verehren, das ist human. Und Buddhismus ist Weg für ein besser Mensch zu sein, ein besser ist Weg zu Himmel, aber ist auch Weg zur vollen Befreiung. Zu Nirvana. Diese drei Wege sind alle im Buddhismus. Und um sich um die Eltern zu kümmern und an Andacht an Eltern, das ist Weg von den Humanen und ist hochgeschätzt. Ohne ein guter Mensch zu sein, wird man wohl nicht den Zustand von Gott erreichen können und auch nicht Nirvana erreichen können. Alles fängt an mit Bemühung, ein besser Mensch zu sein. Deswegen ist es natürlich sehr gut, wenn man sich erinnert an die Asche oder die irgendwo aufbewahrt sind oder am Grab und dort Andacht machen und die Verdienst für die Toten übergeben. Das existiert auch in der buddhistischen Tradition und ist einfach human und bringt auch Läuterung des Geistes. Ich habe eine Frage, was heißt ein Verdienst, den Toten zu bringen? Was nutzt es dann dem Toten, wenn man ihnen einen Verdienst? Wenn man daran glaubt, nutzt er sehr. Diese Melinda Panha sagt, in Buddhismus, in Theravada sehr populär, Melinda Panha, der Sanghasena Arahat erklärt dem griechischen König Melinda, nach der Frage, die schlechten Taten, die man gemacht hat, kann man nicht übertragen. Die schlechten Taten muss jeder einzelne Individuum ist dafür verantwortlich. Aber die guten Taten, die kann man übertragen. Indem alle Geister in der Tat sind verbunden. Wenn der jemand neu geboren ist, er hat potenziell sich an erinnern an die frühere Existenzen, er ist auch bestimmt durch seine frühere Tendenzen und er lebt in anderem Geist und die Kinder oder Freunde oder was, die sind eigentlich verbunden. Und wenn man das glaubt und wenn man dann eigene gute Sachen, die man gemacht hat, gute Taten, dann für Wohl von diesen Wesen, mit denen man verbunden ist, übergibt, dann bringt es gut für denjenigen, den das übergibt und auch die für diejenigen, die das empfangen, indem sie im Geiste noch verbunden sind mit die vergangenen Taten, gehen nicht weg, die bleiben im Geiste, im Kontinuum. Dann natürlich spielt es eine Rolle, aber vor allem auch ist es verbunden mit Prozess von eigenem Läuterung. Wenn man immer übergibt gute Taten für Wohl von allen Wesen, der Geist wird sehr, sehr schnell geläutert. Das ist das beste Mittel für Läuterung des Geistes. Dann man verliert dadurch diese Anhaften an das Angenehme und an Folgen von eigenen Taten. Wenn man nur für sich übt, dann wird man lange, lange üben müssen. Wenn man aber für Wohl von anderen übt, die Meditation wird viel, viel schneller gehen, weil dann loslassen ist sehr leicht. Ist das nicht so? Oh, viele Fragen. Okay, drei Fragen. Warum spielt Mitgefühl, so scheint es mir, im Buddhismus eine zentrale Rolle? Eine zentralere Rolle als Liebe. Das ist nicht wahr. In der Theravada-Buddhismus eigentlich wird besonders Metta, Liebe, betont. In der Mahayana-Buddhismus wird auch Liebe betont. Zum Beispiel Vimalakirti, Nirdesha Sutra und so weiter sagt sehr, sehr klar und erklärt sehr klar, dass Liebe, Nagarjuna auch, Liebe ist, die ohne Liebe kein Mitgefühl. Liebe ist die Voraussetzung für Mitgefühl. Und Liebe ist auch, sagt Vimalakirti, Nirdesha Sutra, ist Voraussetzung für Bodhicitta. Aber in der Lehre von Bodhisattva, Mitgefühl wird noch wertvoller als Liebe in dem Sinne, dass wegen Mitgefühl der Bodhisattva sich entscheidet, in Samsara zu bleiben, um ein Buddha zu werden. Und allmählich, obwohl er schon Fähigkeit hat, ein Arahat zu werden, er bleibt mit dem Entschluss, alle Wesen zu Nirvana zu bringen. Und wie kann er das machen? Er meditiert über reines Land. Das ist Besonderheit von Mahayana. Reines Land befindet sich im Geiste. Wenn dieses reine Land alle Wesen enthält, sind dann alle Wesen befreit. Das sind dann Mittel in der nördlichen Buddhismus, um sozusagen schnell zur Klarheit zu kommen, schnell diese dualistische Verständnis von Praxis abzubauen. Und diese dualistische Verständnis von Praxis kann sehr große Hindernis für Praxis sein.